Und, aber was ist denn so schlimm daran, dass es Toiletten für Transgender-Personen gibt? Es ist nichts schlimm in dem Sinne daran, sondern die Frage ist, was für ein Denken steckt eigentlich dahinter? Also was sind das, was ist das eigentlich für eine Theorie, die behauptet, wir brauchen so etwas? Das hier ist der zweite Teil, die Würde und die Eigenheit bieten dir Preis und Sonderpreis. Vater wird dann nun als Begrifflichkeit verboten. Wie weit soll das noch gehen, ihr feministischen Idioten? Die Verboten für den Einheitsmenschen werden immer klarer. Gründe, dass das gefährlich ist, so rar wie Sand in der Sahara. Aus Tante Clara wird über Nacht nicht Onkel Peter. Wissenschaftliche Begründungen, klar, ich lach später. Ihr schreibt euch später, aus Brüssel macht die Menschen kaputt. Wissen nicht mehr, wer sie sind, durch euch gehen Menschen kaputt. Das ist geplant. Seit den 70er Jahren sind bekannt, die Gefahren sturmen weiter gefahren. In dem Fluss aus Weltvergessenheit, es wird schon zur Besessenheit. Offen fordert man in Frankfurt die Geschlechterlosigkeit. Ihr zerstört die Familien, zerstört die Gemeinschaft, zerstört die Tradition, die unser Volk so fest vereint hat. Macht Beziehungen kaputt, ihr seht Hass, erntet Feindschaft. Und übrig bleibt nur das Konstrukt, welches der Feindschaft. Ich bin selber treu und werde wieder, was du bist. Bewahre dein und lasse es nicht, so dass vor deinen Augen der neue Mensch entsteht. Krise der Identität. Genau das führt jetzt zu den schlimmsten Auswüchsen, wie Sie festgestellt haben. Welche sind das denn? Ja, es ist nicht schlimm. Also wir sagen, wir haben die Ebene schlimm und wir haben die Ebene lustig. Ne? Also ich so Tampons auf Männertoiletten, da kann man ja auch sagen so, ja, mein Gott. Ne? Und dann haben wir auch so Dinge wie die Ampelweibchen hier in Berlin, die im Moment, glaube ich, nur daran scheitern, dass man sich nicht einigen kann, wie die aussehen sollen. Ne? Weil wenn man die mit Zöpfen macht und Röckchen, dann sehen die so sexistisch weiblich aus. Und wenn man sie aber mit Vortaschen und Hosenanzug macht, dann sehen die aus wie Kerle. Und dann bringt das auch wieder nichts. Ne? Oder wenn sie diese Unisex-Toiletten nehmen, die sie hier in Berlin haben, jetzt inzwischen schon seit drei Bezirken, ja, damit die Jungen, die aufs Klo müssen, sich nicht entscheiden müssen, auf welche Toilette sie gehen. Ja, das heißt, sie haben in Berlin keinen vernünftigen Flughafen, aber jetzt drei Türen, wenn sie aufs Klo müssen. Bleib dir selber treu und werde wieder, was du bist. Bewahre dein Antlitz und lasse es nicht, so dass vor deinen Augen der neue Mensch entsteht. Gender Mainstream, Symbol der Falschheit dieser Zeit. Gender Mainstream, Symptom der Falschheit dieser Zeit. Gender Mainstream, die falsche Freiheit, Europa und die ganze Welt gewollt dem Untergang geweiht. Die weiche Seite zu betonen, fordern sie vom Mann. Und Frau sei stark, sei unabhängig, stehe deinen Mann. So fängt es an, verschwimmen die Geschlechtsunterschiede. Männer mit Schminke, Frauen pumpen Steroide. Die Pyramide der Geburtszahlen sinkt, da der Egoismus den Gemeinschaftsgeist bezwingt. Ich sag euch, mich zwingt ihr in keine Schablone, höchstens in die meines natürlichen Geschlechts. Es geht nicht ohne Identität, ich bin ein Mann, nicht metro, homo oder androgyn. Heterosexuell riech nicht nach Frauenparfüm. Ich ziel auf Gender-M-Verfechter mit der Panzerfaust. Volltreffer, es kracht zusammen wie ein Kartenhaus. Ich lach sie aus und erfreu mich an der Exekution. Er und sie und nicht es war die letzte Lektion. Geschlechterrollen haben in Deutschland Tradition. Für Geschlechtsneutralität ist schon mal Endstation. Ja, das ist so, das ist ja alles prekär. Welche Uni ist das? Inzwischen sind es, glaube ich, zwei, Leipzig. Ja, man, das meine ich ganz sachlich. Das hat einen Bereich, der die vertretbare Diskussion verlässt und in den klinischen Bereich ordnet, wo man Untersuchungen durchführen sollte, ob dort also Zurechnungsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit im Sinne des Bürgers und Gesetzes nicht.